Das südkoreanische Förderkomitee für die Solidaritätserlangung, den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die gesamtnationale Friedensaktion vom 15. August, das aus über 200 Büroorganisationen wie dem Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und dem Verein der progressiven Kräfte bestehen, veranstaltete am 15. August auf dem Solo-Platz die gesamtnationale Volkskundgebung 15. August gegen THAAD, die südkoreanisch-amerikanische gemeinsame Militärübung und die Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage. Das ging aus einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tonglust hervor.